Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 21. September 1790. Gottlob, dass der Dreißigjährige Krieg einmal wenigstens auf eine Zeit lang aus den Händen gelegt werden kann, dass du ihn nicht zu sehr zusammengezwängt hast, freut mich. Wenn du auch jetzt hast flüchtig arbeiten müssen, so kannst du in künftigen Zeiten dies Werk einmal wieder vornehmen und etwas recht Gutes daraus machen. Wo auf einmal zwei Hefte Thalia herkommen, begreife ich kaum. Für die Memoir danke ich schönstens und noch mehr für das bewusste Kunstwerk. Es ist ein Symbol des bescheidenen Verdienstes, kündigt sich am Tage nicht an und glänzt nur im Dunkeln. Bei alledem ist die Wirkung dieser Art Produkte nicht übel, und sie waren uns neu. Ich sehe dich im Geiste mit einem Amtsgesichte bei deinem Weibchen sitzen und euch eurer Werke freuen. Funk lässt dir sagen, der erste Teil des Sully, der dem ersten Teil der deutschen Übersetzung gleich ist, und ein Buch mehr als ein Teil des französischen Originals enthält, werde spätestens in der Mitte des künftigen Monats als den 15. fertig, der zweite vor Ende dieses Jahres. Wie bist du mit seiner Arbeit zufrieden? Er hat dir schon Manuskript geschickt. Von den Kupfern zu den Memoir gefällt mir der Bohemund am besten. Das Frontispiece ist zu symmetrisch und die Idee scheint mir nicht geistvoll genug. Auch ist die Figur der Geschichte so kurz und trägt den Arm in einer Binde. Der kleine Mossier linker Hand sieht auch für einen Genius zu dürftig. Lebe wohl für heute, bald werden unsere Briefe wieder gescheiter aussehen. Ich bin nun eingeführt und habe jetzt auch noch mehr zu tun, als ich in etlichen Wochen zu tun haben werde. Dorschen ist in Sagan bei der Herzogin von Kurland auf 8 Tage. Wir sollten auch da sein, aber jetzt kann ich hier nicht abkommen. M. grüßt, deinem Weibchen sage viel Schönes von mir, dein Körner.